Was ist der Mensch? Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Geschöpf, das aus Leib und Seele besteht. Ein vernunftbegabtes Geschöpf, das zusammengesetzt ist aus einem Leib und einer Seele. Im Gegensatz zum Engel, der praktisch nur eine Seele ist, muss man sich vorstellen. Der Mensch ist vernunftbegabt, auch wenn es bei vielen nicht so erscheint im ersten Blick. Aber die Seele hat auf jeden Fall eine Vernunft, die kann beim kleinen Kind geblockiert sozusagen, da kann sie nicht gebrauchen, die Vernunft. Aber später, wenn man ein paar Jahre alt ist, dann erwacht die Vernunft, der Vernunftgebrauch nämlich. Wird das erst dann eine Vernunft besitzt, sondern das kleine Kind ist eben noch unreif, kann er die Vernunft nicht gebrauchen oder nicht wirklich richtig gebrauchen. Erst ab einem gewissen Alter sie eine erste Selbstständigkeit einstellt. Deswegen kann der Mensch dann seine Vernunft gebrauchen, aber haben tut er sie schon von Anfang an. Manche haben überhaupt, kommen überhaupt nicht zum Vernunftgebrauch, weil eben irgendwelche Schäden vorliegen, genetisch, organisch oder was weiß ich. Trotzdem eine Vernunft da und einen Wille. Aber sind eben nicht brauchbar für diesen Menschen. Behinderte, Schwerstbehinderte und so weiter. Genauso wie es beim Leib sein kann, dass gewisse Gliedmaßen und das meiste sogar bei manchen nicht brauchbar ist, oder trotzdem da Querschnitt gelähmt ist, kann die Beine nicht gebrauchen oder eine Seite ist gelähmt, aber ist ja trotzdem offensichtlich da.